Lektion 8. Im Beruf. Das Gespräch mit der Abteilungsleitung kann man nicht absagen. Kann das auch ein Kollege übernehmen? Nein, aber vielleicht kann ich den Arzttermin verschieben.